das Himmelreich verscherzet und verloren, zur Seligkeit erkoren. Also hat Gott die Welt geliebt, mein Herz das Erbe blieb, und stärke dich mit diesen Worten vor diesen mächtigen Panier, erzittern selbst die Höllenpforten.